Das schönste Mädchen in den Bergen, das heißt Sioux City Sioux. In einem Wigwam in Montana wohnt sie im Land von Winnetou. 7 Tage, 7 Nächte sucht ich sie in der Prärie. Ein Regenbogen in bunten Farben wies mir den Weg, da fand ich sie. Sie sah mich an mit Märchenaugen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, der Regen, Regenbogen, ja, der zeigte mir den Weg ins Glück. Und nach meinem Namen hat sie mich nie gefragt, nur Regenbogen Johnny hat sie zu mir gesagt. Regenbogen Johnny, komm in meinen Wigwam, ruh dich bei mir aus. Komm in meinen Wigwam, hier bist du zu Haus. Komm in meinen Wigwam, ist der auch noch so klein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, komm und lass uns glücklich sein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, lass mich nie mehr allein. Feuer, Feuer, Wasser, Abendrot, von Süden weht der Wind. Und mein Blick, der geht nach Westen, wo die Büffel Herden sind. Fremde Länder, fremde Meere, alles hab ich schon gesehen. Doch in ihrer kleinen Hütte war die Welt noch mal so schön. Warum bin ich fortgegangen? Meine Sehnsucht, die brennt immer zu. Nach den dunklen Märchenaugen, fernem Land von Winnetou. Und nach meinem Namen hat sie mich nie gefragt. Nur Regenbogen Johnny hat sie zu mir gesagt. Regenbogen Johnny, komm in meinen Wigwam. Ruh dich bei mir aus. Komm in meinen Wigwam, hier bist du zu Haus. Komm in meinen Wigwam, ist der auch noch so klein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, komm und lass uns glücklich sein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, lass mich nie mehr allein. Komm in meinen Wigwam, ruh dich bei mir aus. Komm in meinen Wigwam, hier bist du zu Haus. Komm in meinen Wigwam, ist der auch noch so klein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, komm und lass uns glücklich sein. Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, lass mich nie mehr allein. Lass mich nie mehr allein. Lass mich nie mehr allein.